Da geht er einfach so von der Bühne, Mensch. Also, ich habe so eine Vermutung, so ein Bauchgefühl, wie auch bei all den anderen Konzerten, den Geburtstagskonzerten diese Woche, das kann es noch nicht gewesen sein. Aber schon jetzt, was für ein Finale. Sido, jetzt schon über eine Stunde live auf Fritz, live in der Columbia-Halle. Und ihr hört es, aber so wie ich Sido kenne, wird er sich die Zugaberufe noch nicht mal geben müssen. Sondern der Typ, also ich möchte jetzt keine bösen Vermutungen aufstellen, was er jetzt hinter der Bühne ganz kurz machen muss. Vielleicht muss er sich 2-3 Minuten ganz kurz beruhigen. Ist ja auch für ihn als Profi anstrengend zum Konzert. 2-3 Schlücke Wasser. Aber die Columbia-Halle, das Publikum gerade hell erleuchtet. Sie stehen alle erwartungsvoll an der Empore. Achso, guck mal, euch beide hatte ich doch gerade schon, Mensch. Euch beide hatte ich doch gerade schon. Wie war's? Mega geil. Aber eigentlich noch nicht genug, oder? Also wir waren jetzt auch nur schon, also jetzt dürfte das 5. Mal sein, dass wir heute interviewt werden. Das 5. Alle guten Dinge sind 5. Also ich erinnere mich nur an 2, aber ich stand vielleicht auch schon neben mir. Wir haben auch schon. Wurdest du denn heute schon interviewt, du Arme? Wie bitte? Wurdest du heute schon interviewt? Nein, noch nicht. Bist du denn Sido-Fan und erkennst, was hier gerade gesungen wird? Leider nicht. Leider nicht? Ist auch gut, aber wobei, wir haben nach 22 Uhr. Hallo. Bist du betrunken oder bist du Cyber Humsi? Ich bin Cyber Humsi, ich bin total am Start, aber ich glaube, ich kenne diesen Song. Ich glaube, der läuft noch. Das ist der, der sich die ganze Zeit schon gewünscht wird. Ah, er ist hinter uns, 1 Meter von uns. Guck mal da, schon wieder komplett in Weiß, aber mit Goldkettchen und jetzt wieder auf der Bühne mit dicker Tüte im Mund und dicken Rauchschwaden. Sido, jetzt mit der Zugabe live für euch auf Fritz, viel Spaß.